das Interview mit hier dem Content-Sprecher, wie heißt er gleich noch? Tobias Müller. Ja, tut mir leid. Oh Mann, ey. Kleiner Blackout. Und du leitest den Conincast hier? Hallo und herzlich willkommen zum 5. News-Podcast im Jahr 2015. Heute geht es um die News aus dem April 2015 und alles, was dazugehört. Und ihr habt es euch sicherlich gedacht, ich bin nicht alleine hier. Ich begrüße an meiner Seite, hallo Olli. Hallo Philipp. Hallo liebe Hörer. Und dann noch unseren Stargast, willkommen Kevin. Hallo Philipp, hallo liebe Hörer. Um es mal mit Ollis Worten zu sagen. Ja, hallo Kevin. Hallo Olli. Konnte ja vorher nicht vorwegnehmen, dass du nicht da bist. Spoiler. Das wäre ja ein Spoiler gewesen, genau. Genau, alles spoilerfrei hier heute. Ja. Zumindest bis zur spoilerfreien Episode, ne? Bis zum Ende von der. Genau, die spoilerfreie Zone. Und danach geht's dann ja mit den Spoilern weiter. Anime in Japan, Manga in Japan. Wenn ihr schon einen News-Podcast gehört habt, wisst ihr das. Sonst erzählen wir es euch hier in diesem Podcast heute alles gern nochmal. Und wir beginnen mit ein paar allgemeinen Ankündigungen, die wir auch haben aus dem April. Da ist zunächst zu nennen, dass wir im Wiki zwei neue Administratoren haben. Eine herzlichen Glückwunsch. Administratorin, Japanese Melly, und dann einen Administrator, Detective Den, oder wie auch immer man ihn aussprechen mag. Ja, Detective Den. Liebe Grüße. ja, die beiden sind neue Administratoren seit April. Ich glaube, 10.11. müsste es gewesen sein. Das genaue Datum weiß ich jetzt nicht. 10. Aber 11. ich freue mich. 10. November? Bitte? 10.11. 10. November? Nein, 10. oder 11. April. Ah, okay. In dem Zeitraum müsste das gewesen sein, dass die beiden befördert wurden. Jetzt haben wir damit dann ja 6 Administratoren im Wiki. Übrigens, Gehalt bekommen die trotzdem keines. Genau, sonst hätten wir es verringern müssen. Ja, und damit wurde auch der Rang des Kommissars jetzt abgeschafft im Wiki, falls ihr da informiert seid. Also es gibt jetzt im Wiki nur noch normale Benutzer, die angemeldet sind, und eben Administratoren, die löschen, sperren und so weiter können, also mit erweiterten Rechten ausgestattet sind. Genau, dann weiter ins Forum. Da startet auch in diesem Jahr wieder der Charakter-Contest, den ihr schon aus den vergangenen Jahren kennen dürftet. Es ist schon die 6. Ausgabe. 2010 gab es ja die 1. Und dann im letzten Jahr die vorerst letzte. Jetzt geht's weiter. Am 4. Mai, also an Shinichis und Connens Geburtstag, startet der Charakter-Contest, an dem 64 Charaktere aus der Serie Detektiv Conan gegeneinander antreten, sich messen, wo alle angemeldeten Benutzer im Forum abstimmen können, wer denn weiter soll in die nächste Runde. Und letztendlich damit auch, wer dann am Ende zum Sieger gekürt wird und der Charakter der aller Charaktere ist, also der beliebteste Charakter. Ja, also da gerne vorbeischauen im Conan-Forum bei conanforum.org. Weil ja nicht nur unbedingt Beliebtheit entscheidet, sondern auch raffinierte Organisation und Überzeugung. Genau, also im Forum kräftig posten, mitwirken, mitfiebern und für euren Charakter alles geben. Genau, Taktik ist ein sehr großer Faktor beim Charakter-Contest. Ist ja nicht einfach, dass wir die 64 Charaktere in der Liste auflisten und dann jeder eine Stimme hat und abstimmen darf. Nein, es gibt diesmal paar Sachen zu bedenken und da gerne mal vorbeischauen, wie gesagt. Bitte. Ja, dann kommen wir zu ein paar spannenderen Themen. Okay, es war schon alles spannend, jetzt geht's noch spannender weiter. Oha. Vor allem für die Hörer höchstwahrscheinlich. Denn wir haben ein Gewinnspiel bei uns im Newsblog, nicht wahr, Kevin? Was verlosen wir denn diesmal Schönes? Jo, wir verlosen dreimal die FBI Selection, die jetzt auch noch nicht draußen ist. Ihr könnt also noch teilnehmen. Die Frage ist einfach nur, welchen FBI-Agenten aus der Serie ihr am meisten mögt. Mit einer entsprechenden Begründung natürlich. Bisher ist Shuichi Akai ganz, ganz vorne. Gerechnet habe ich damit aber übrigens. ansonsten viel, viel Glück. Auch im Forum könnt ihr teilnehmen und eure Gewinnchance erheblich erhöhen. Also ist eine Registrierung bzw. nach 5 Jahren Abstinenz einloggen definitiv vorteilhaft. Genau, also teilnehmen lohnt sich, FBI Selection lohnt sich ja immer. Vielen Dank an Ema. Genau, vielen, vielen Dank. Und wir werden natürlich auch über die FBI Selection hier im Conancast berichten. Ihr kennt das Ganze, da wird es dann einen Team-Podcast zu geben, wo wir genauer auf Layout, Inhalt und so weiter und so fort eingehen. Ein sehr hübscher Sonderband, kann ich schon mal sagen. Genau. Ja, dann direkt weiter, ne, mit dem Anime in Deutschland nach den allgemeinen Informationen. Und da haben wir zunächst ein Interview mit der Synchronsprecherin Juliana Jakobait. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also Juliana, glaube ich. Juliana, ja. Schwieriger Name. Da hast du auch ein paar Informationen zu, nicht wahr, Kevin? Ja, schwieriger Name, aber eine überaus freundliche und offene Person, Juliana Jakobait, der Erich von Sagmer TV, hat sich mit ihr buchstäblich an einen Tisch gesetzt und aus dem Nähkästchen geplaudert und ihr außerdem noch ein Zitat aus dem 8. Film der Magier mit dem Silberschwingen entlocken können. Wunderschön. Unbedingt reinhören in das Interview. Ja, reinschauen. Perfekt. Kann man sogar, ne? Ah, ja, und schauen, bitte. Herrlich. Mit Bild, sowas haben wir hier beim Conancast ja leider nicht, aber... Nee, mit Video. Ja, meine ich ja. Ja, also ehrlich, ein super Video. Vielen Dank an Erik, auch für die Serve anderen Sachen. Er weiß Bescheid, wenn er das hören sollte. War da nicht auch das Interview... Gucken, machen. Das Interview mit hier dem Conan-Sprecher, wie heißt er gleich noch? Tobias Müller. Ja, tut mir leid. Oh Mann, ey. Kleiner Blackout. Und du leitest den Conan-Cast hier? Das war doch auch schon bei Sag mal TV, nicht wahr? Ja, war. Aber ja, nicht in deinem Kopf? Nein. Die deutschen Sprecher, ist ja schon 9 Jahre her, dass ich die mal irgendwie... die Filme, ja. Ja, die Filme hast du auch alle ausgelassen, ne? Ja, die schaue ich nicht, die sind voll schlecht. Nein. Oh, das darf Kase aber nicht hinhören. Nein, ich mag die Filme, vor allem den 6., ja. Wisst ihr ja alle. Genau. Den 5-Euro-Schein hast du dankend angenommen, ich hab's gesehen. Ja. Dann noch eine weitere News aus dem Anime in Deutschland-Bereich. Machen wir mal weiter. Da hat jetzt Yep einige Programmblöcke gestrichen. Also vorbei mit voll Action, voll Anime? Oder wie ist das? Ja, also natürlich noch nicht so ganz. Man hat zwar Blöcke gestrichen, bei diesen Programmblöcken handelt es sich aber um Wiederholungen. Ja, kann man streichen. Das heißt, die normalen Blöcke bleiben erstmal noch wie gehabt, montags bis freitags ab 14 Uhr erhalten. Wunderbar. Darunter ja Pokémon, ne, und all so ein Zeug. Ja, jedenfalls nicht können. Ich hab mal reingeschaut bei One Piece häufiger. Ah ja, klar. Wir fangen das ja seit kurzem erst, glücklicherweise. Also finde ich nicht schlecht. Yep, auf jeden Fall dabei bleiben. Detektiv Conan ist ja leider so eine schwierige Sache bei denen. Aber wir haben ja schon oft genug berichtet. Ja, wir berichten ja trotzdem immer, weil ja die Chance besteht, dass Yep da irgendwie aktiv werden könnte. Aber bisher hat sich da nichts ergeben. Beziehungsweise ProSieben, ne? Max, ja. ProSieben Sat.1 Digital GmbH. Ja, alle. Da hängen zig Leute mit dran. Ein riesenlanger Rattenschwanz. Mit viel Geld auch dabei, ne? Ja. Ist Brainpool nicht eine Tochterfirma oder wie war das? Ja, doch. Ja, ne? Ja. Und hier, also... Wenn ich an Schlag den Rab denke, was da mal für Werbeblöcke kommen und trotzdem, was das da für ein Zuschauer hat. Ja, ich meine, ProSieben ist ja kein Fliegengewicht in der Fernsehlandschaft allgemein. Also ich finde, man könnte finanziell durchaus was drehen. Aber wenn die Lizenz offenbar irgendwo verschollen ist oder bei irgendjemandem im Bunker liegt, da kann man dann ja auch nichts machen. Also... Nee. Das ist, glaube ich, das größte Rätsel überhaupt, wo diese Lizenz für die Folgen ist. Also, ja. Gut, schwieriges Thema. Wir gehen mal zu einem einfacheren Thema. Beim Manga in Deutschland, also gleich die nächste Rubrik hier, da hat jetzt der Conan-Krimi-Sommer gestartet mit einem Spuk in der Grundschule. Nicht wahr, Philipp? Genau, und zwar beginnt ja jetzt der Conan-Krimi-Sommer, der ja schon auf der Leipziger Buchmesse und weit davor angekündigt wurde als der Conan-Sommer. Jetzt erscheint ja diesen Sommer jeden Monat ein Band und das noch eine ganz lange Zeit, also bis September, Oktober, wenn nicht sogar darüber hinaus. jeden Monat ein Band. Und EMA veröffentlicht jetzt auf ihrer Webseite jeden Monat ein kleines Quiz, bei dem man dann teilnehmen kann. Also es gibt immer so einen kleinen Text, den man dort lesen kann, der auch eine Anspielung ist auf einen Fall, den man schon aus der Detective Conan Serie kennt. Und dann kann man eben da beim Gewinnspiel mitmachen, indem man ein paar Fragen da beantwortet, seine Daten angibt, die natürlich streng vertraulich behandelt werden. Und dann hat man die Chance. EMA nimmt den Datenschutz ernst. Genau, und dann hat man die Chance, so ein kleines Fanpaket zu gewinnen. Unter anderem auch mit dem Conan-Band, der erst im kommenden Monat erscheint. Den kriegt man dann einige Tage vorher zugeschickt. Und das ist doch mal ein Anreiz, damit zu machen. Ja, also fast so gut, wie wir es haben, ne? Ja, nicht genau. Annähernd so, aber fast. Ne, kleiner Spaß. Ich finde es eine tolle Sache, ehrlich. Ja. Conan-Sommer, Conan-Gewinnspiele, die Bände vorher haben, also was wünscht man sich da noch mehr? Und das Paket sieht wirklich Hammer aus. Wobei also, ich da auch ein bisschen Kritik üben muss. Denn, der Text von dem... Der Fall ist einfach, ne? Ja, der Fall war recht einfach. Und auf der EMA-Website waren die richtigen Antworten auch schon vorausgewählt. Um das hier mal zu sagen. Also, wenn auch teilnehmen will, ihr habt die Chance. Das war natürlich etwas... Keine Conan-Fans, macht nichts. Gewinnen könnte trotzdem... nee, also ja. Ja, im Prinzip hätte man es auch zusammensetzen können, sag ich mal, ohne den Text gelesen zu haben. Ja. Wenn man den Fall oder die Bände aufmerksam verfolgt. Das stimmt, ja. Aber hat mich sehr gefreut, als ich den Text gelesen habe. Dann fiel mir gleich ein, da gab es doch mal einen Fall und dann sofort ins Manga-Regal gestürmt, in alle Bände rausgegriffen, wo das sein könnte und sofort den Fall gefunden. Also... sehr schön. Ich hoffe, es gibt auch in den kommenden Monaten wieder so interessante Conan-Anlehnungen, die man auch kennt und versteht. Ja, vor allen Dingen ist das ja auch mal wieder eine Idee. Dann denkt man, auch den Fall kann man eigentlich mal wieder lesen. ja. Welcher Fall, welcher Band war das? Oh. Hätten wir mal recherchiert. Philipp, du Spuk hast in der Grundschule. Ich weiß, welcher Fall das ist. Das ist der, wo Kobayashi das erste Mal in der Schule da das übt mit den Figuren mit den und so weiter. Ja, so Elternabend oder so. Ja, genau, aber welcher Band das jetzt war. Aber du hast doch nachgeschaut. Ich? Ja, habe ich schon wieder vergessen. Conan-Regal gestürmt und... ist mir wieder entfallen, ja. Ja. Ja, dann kommen wir zu einer größeren Meldung. Und zwar... gibt es die Möglichkeit, Postkarten nach Japan zu schicken? Zu wem denn ganz genau, Kevin? Zu mir? Wo ist in Japan? Gojo. Mensch! zu Gosho Aoyama! Yeah! Wir haben uns nämlich mit Emma zusammengetan und Kontakt mit Shogakukan aufgenommen und die haben uns 1A plus mit Sternchen versichert, yo! Die Karten bekommt Gosho Aoyama höchstpersönlich versprochen. Und jetzt habt ihr gefragt, klickt euch rein auf unsere Homepage und conannews.org. Richtig. und schickt eine Postkarte an, ich sag mal die Adresse hier zur Sicherheit. Genau. Damit ihr alle wisst, also einfach nur eine Postkarte zu uns, eine liebe, hübsche, vielleicht ein Conan-Sticker aus Kiffelfly Conan drauf oder so. Also ja, schnell den Stift nehmen und einen Zettel und aufschreiben, wo ihr es hinschicken müsst. Oder bei conannews.org oder einfach nochmal zurückspulen. genau. Also, die sendet eine Postkarte, bitte an folgende Adresse. Ema und conannews.org. Gute Besserung, Aoyama-Sensei, Gertrudenstraße 30-36, 50-667, Köln. Deutschland. Wenn ich aus Deutschland kommt. Bundesrepublik Deutschland. Ganz wichtig, Einsendeschluss, 23. Mai. Also, los, boom, jetzt, komm, Leute, boom, ciao. Ja, danke. Alle zur Post. Ja. Und abschicken. Sie haben Post. Ja, also sehr, sehr coole Aktion. Ich hoffe, dass Aoyama vielleicht mal in die eine oder andere Postkarte rein draufschaut. Ja, eher. wer weiß. Ob er sie alle liest, ich denke mal eher nicht, aber... aber ehrlich, es ist, also ganz im Ernst, es ist eure vielleicht... Einzige Chance, überhaupt ihm jemals ganz sicher eine Postkarte in seine Hand zu schicken. Ob wir das jemals nochmal hinbekommen... wer weiß. Ich wäre in dem Zusammenhang auch noch, dass die Postkarten eventuell, wenn ihr des Englischen mächtig seid, sie auf Englisch zu verfassen, da Aoyama nicht unbedingt Deutsch spricht, aber über deutsche Postkarten freut er sich natürlich auch. Jo. Ja, wenn ihr Japanisch könnt, das noch hätte ich auch gern gesehen. Ich könnte ein paar Fetzen draufschreiben. Detektiv Conan oder sonst was. Yama. Naja, man könnte ja auch eventuell japanische Worte in der lateinischen Schrift schreiben. Naja, aber... Das, ja, verstehen die das? Weiß ich nicht. Ja, Keine Ahnung. Wir werden es vielleicht erfahren. Vielleicht meldet er sich ja mal. Ja. Vielleicht antwortet er ja EMA. Er antwortet, ja. Und Josef Schane darf es dann wieder übersetzen. Oh ja, genau, der wird sich freuen. Ja. Grüß an Josef Schane an der Stelle. Und vielen Dank nochmal. Ja. Ja, ich denke, wir machen weiter dann nach dem Manga in Deutschland mit der spoilerfreien Zone. Geht er heute rasch voran, dafür ist die spoilerfreie Zone etwas dicker bepackt hier heute. Zunächst das die Information, dass wir einige Bilder von der Detective Conan Café Eröffnung in Osaka für euch haben. Wuhu. Nicht wahr, Kevin? Ja, yeah, die haben wir. Nämlich haben wir das in Zusammenarbeit mit mangareviews.de in die Wege geleitet. Da waren nämlich die Betreiber der Seite zufälligerweise in Japan und auf meinen Befehl hin sind sie dann zum Café gestürmt und haben Bilder gemacht. Herzlichen Dank nochmal. Die Bilder sind wunderhübsch geworden. Kamen auch sehr gut an bei uns. Unserer Community, meine ich. Ja, gerne wieder. Was sagt ihr zu den Bildern? Ja, auf jeden Fall super. Man bekommt ja so selten einen Eindruck von den Begebenheiten, die sich in Japan und Conan ranken. Und genauso wie die Bilder vom Flughafen, finde ich die Bilder vom Café echt super und denke mir jedes Mal, da möchte ich auch irgendwann mal hin. Ja. Also, ich meine, so ein Café ist zwar schon fast zu schade zum Trinken, aber die sehen wunderschön aus, ehrlich. Toll gemacht. Und diesen Shinichi-Zitronenkuchen da, würde ich auch gerne mal essen. Wer nicht. Zitronenallergie hat. Ja, genau. Und Merchandise gab es ja auch zuhauf, ne? Wie man sieht. Alles mit dabei. Herrlich. Gut, dann haben wir noch einige Informationen zu dem einen neuen Interview, das Aoyama im Super Digest Book gegeben hat, das ja vor kurzem in Japan erschienen ist, das nämlich 80 plus, ja jetzt das bisher letzte, der letzte Band dieser Reihe vorerst. Und da hat sich Kevin die Mühe gemacht und einige Fragen und Antworten übersetzt und für uns verständlich dargeboten. Ja, ich hoffe, es war verständlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Ich bin ein paar Stunden lang gesessen. Wobei die Fragen ja immer so etwas sinnlos sind und die Antworten ja auch, die Aoyama da gibt. Ja, ich möchte gerne mal ein paar Worte verlieren, wenn ich darf. Ja, gerne. Also, es waren wirklich über 100 Fragen und ja, ne, über 100. Ups. Und ein paar von denen waren aber sehr, sehr interessant. Zum Beispiel möchte ich mal vorlesen, wird es wirklich mehr als 100 Wände geben? Und dann sagt er, ich glaube, ich kann mehr als 100 Wände machen. Es gibt nach wie vor Platz für die Geschichte. Ja. Außerdem, sehr interessant fand ich, weiß so Masumi von der Existenz der schwarzen Organisation? Offenbar weiß ich es nicht. Ja, die Antwort erfahrt ihr im Interview, oder? Ja, der Weiling, also... Nee, also, sie weiß es bisher noch nicht. Noch war da... war schwierig zu... Ich habe eine Anmerkung geschrieben. Ja, die Anmerkungen sind auch immer nett. Ja. Interessant fand ich auch dann so die Sachen, die sich zum Beispiel um das FBI drehten. Zum Beispiel, warum Shuichi Akai halt dem FBI beigetreten ist. Sagt er, ja, das wird noch erläutert. Das heißt, ja, kommt wie noch immer, was. Ne? Also, Ja, aber ich gehe davon aus, dass das ein bisschen ausführlicher wird. Ja, aber auch zum Beispiel, ob Masumi Sera einen Freund hat. Darauf hat er dann ja geantwortet, nein, aber es gibt da jemanden, den sie mag. Wo er auch schon in einigen Interviews mal darauf angespielt hatte. Ja, oder auch, weshalb Masumis kleine Schwester außerhalb des Territoriums einen so schlechten Gesundheitszustand hat, antwortete er, weshalb? Hehehe, lachen. Ja, also es ist schon mal eine Bestätigung. Das hört sich nach einer Kapsel an, finde ich. Es ist viel Kreativität gefragt, wie man das Interview auslegen möchte. Ja. Also selber mal reinlesen, wir können euch hier irgendwas erzählen. Man kann es immer anders sehen, weil seine Aussagen so vage sind, dass man da nie wirklich was Definitives draus ziehen kann. Aber es ist immer so eine Tendenz da, in welche Richtung es denn gerade geht. Bei einigen Aussagen ist ja doch was Definitives mit dabei. Lustig ist es auch wieder. Lustig ist es immer, Organisation. Ja. Hinweis, es ist nicht Agassar. Das war schön. Ja, wir berichteten. Ja, hat er ja schon zigmal gesagt, aber einige glauben es immer noch. Ich glaub's echt nicht. Wie kann man das glauben? Aber noch so nett geschrieben. Sie können uns einfach einen Hinweis geben. Ach ja, kann er das? Okay. Ein Hinweis. Ja, die Decke ist weiß. Ach ja. Ein Hinweis. Ja, heute Abend gibt es Reis. Ein Hinweis. Oh, ein Hinweis. Ja. Dann brauchen wir unser kleines, dickes Notizbuch. Genau. Und schreiben rein, wer der Boss ist. Und geben es den Anime-Produzenten, so wie er es gemacht hat. Ich habe die Serie früher immer geschaut, muss ich ehrlich sagen. Ja. Du auch, Olli? Ja. Oh, ja, wer nicht? Also ich auch. Darf ich mich outen? Ja, okay. Blau und schlau. Ja. Mit Pfeffer und Salz, oder wie hieß es denn? Ja, oh, Monsieur Mann. Salz. Der Und hat noch so einen französischen Akzent. Naja. Ich denke, wir machen weiter. mit ein bisschen Detective Conan. Oh, Leute. In Japan gab es ja jetzt drei neue Bände. Zu dem einen hatte ich ja schon kurz was gesagt, dem Super Digest Book 80+, das jetzt erschienen ist. Zeitgleich erschien auch ein neuer Sonderband, Double Face Selection, wo es um Charaktere geht, die eine Doppelidentität haben, also Wermut, Bourbon, Conan. Shinichi, Shuichi Akai, Kir, Ai, Kaito Kid, also alles mit dabei, was so Doppelidentitäten hat. Neuer Sonderband, wann der nach Deutschland kommt, weiß noch keiner, ob der nach Deutschland kommt, auch noch nicht, aber ich denke mal, die Chancen stehen nicht schlecht allgemein. Und dann erschien ja noch Band 86 im Handel, dazu die reguläre Version, ganz normal, und eine limitierte Version mit der DVD zu dem Special, das letztes Jahr im Dezember im japanischen Fernsehen lief. Ja, genau. Was mich aber sehr gewundert hatte, auch schon zu den Verkaufszahlen, wo mir erste Zahlen schon vorliegen, also Detective Conan, der neue 86. Band, hat sich im Vergleich zu den vorigen Bänden extrem schlecht verkauft. Oh, okay. Also ist nur auf Platz 3 in der Einstiegswoche, wo er normalerweise deutlich auf Platz 1 ist, hier haushoch von Attack on Titan geschlagen, der schon einige Wochen draußen ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Detective Conan momentan ja schon in Sunday nicht läuft und da keine Werbung gemacht werden kann für den Band. Es wird wahrscheinlich auch ein Grund sein. Und selbst wenn man dann die Limited Edition noch dazu zählt, kommt Detective Conan auch nicht weit von der Stelle. Die haben sich nämlich nur ganz, ganz wenige gekauft. Also, ja, die wird ja auch Limited sein, ne? Das weiß ich nicht. Also es kann sein, dass die nur in der ersten Zeit verkauft werden. Ich denke, alle, die eine haben wollen, kriegen auch eine. Okay, ja, aber teuer sind die sowieso, ne? Ja, teuer, ja. Waren wir 25 Euro oder so, ne? Ja. Da will man ja kein Band kaufen, wenn man 25 Euro, mein Gott, ja. Ja, auf jeden Fall, wir halten euch auf dem Laufenden, wenn ein paar weitere Zahlen draußen sind, gibt's auch noch eine News dazu, wie gehabt. Und ja, genau, dann springen wir über zum Anime in Japan in der spoilerfreien Zone sozusagen. Wir wollen mal kurz über das neue Opening sprechen, Opening 40, ja. We Go von Breakers, das ist ja jetzt erschienen. Da hatten wir letztes Mal ja kurz schon was drüber gesagt. Und jetzt ist es ja raus. Was sagt ihr denn dazu? Ja, viele wilde Kamerafahrten. Wie du schon mal sagtest, aggressive Musik, ja. Aber ich finde, das Lied ist okay. Aber es reißt einen gar nicht mit. Also null. Mich null. Ja, muss ich dir leider zustimmen. Also das Lied ist okay, aber sonst nichts. Also ich find's sehr aggressiv. Hat paar gute Argumente. Szenen in dem Opening. Und Ja. ansonsten typischer Standardquatsch, sage ich mal. Also ich hatte im Forum auch schon mit einigen drüber geschrieben, dass sie das Gefühl hatten, dass die Anime-Produzenten einige Szenen auf Vorrat produzieren und dann einfach irgendwas reinhauen. Ich meine, die Anfangssequenz, wo Conan auf einer grünen Wiese rumläuft und blauer Himmel. Das war wirklich einartig, ja. Und dann kommt diese aggressive Musik, die er draufhaut wie sonst was, und Conan läuft da fröhlich umher mit offenem Mund. Das war schon irgendwie abgefahren. Also, aber mit geschlossenem Mund wäre noch nicht gewesen. Das, aber ja, offener ja. Noch den Sommer rauslaufen lassen dann, ne? Also, nee, geht gar nicht. Aber die Kamerafahrten zum Beispiel, als um Conan herumgeschwenkt wurde, das fand ich ganz cool gemacht, mal was Neues. Ja, aber alles in allem, also jetzt nicht das Highlight der Opening-Szene. Ich bin von Breakers Besseres gewohnt. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Ich finde auch, es ist ein normales Durchschnitts-Opening, sag ich mal so. Also die Musik fand ich okay, also das kann man sich durchaus anhören, ist jetzt nicht schlecht, und was mir auch gefallen hat, waren so die Elemente halt mit den Kamerafahrten, so wo dann die Heiji und Kazuha und wo dann die ganzen Verdächtigen da um sie rumstanden, das fand ich so ganz interessant. Ja, also ich vergebe für die Musik 2 von 5 Musiknoten und für die Bilder noch eine Durchschnittswertung von 3 von 5 Bleistiften oder was auch immer. Also insgesamt so 2 bis 3 irgendwo da in der Ecke würde ich es einsortieren. Ist jetzt nicht das, was ich mir jeden Tag abends vorm Einschlafen anhören würde. Nee. Da bin ich gleich wieder wach. Dann lieber das 2. Death Note Opening, hä? Ja, das schon, ja. Nee, lieber nicht. Nee, also ich bleib auch bei einer Durchschnittsbewertung von 3 von 5 x-beliebigen Verdächtigen. Ich auch, 3 von 5 Detective Boys. Ja, welche denn? Genta, Ai und Ayumi. Dann machen wir weiter mit dem besten Soundtrack. Da gab es in Japan eine Umfrage unter den Japanern, wer hätte es gedacht, welchen Soundtrack sie denn am besten finden. Und da wurde Detective Conan auf Platz, Trommelwirbel, 3 gewählt. Also, recht erstaunlich, wie ich finde. Also, ich finde den Soundtrack von Conan ja nicht schlecht. Wir hatten ja schon mal einen Podcast darüber gemacht. Aber so gut ist er jetzt nun auch nicht, finde ich. Also, Platz 3 ist da also doch etwas. Ich muss was dazu sagen, unbedingt. Dann hau raus. Ich schaue ja jetzt wieder die neueren Folgen an mittlerweile. Und ich muss sagen, es läuft ja jetzt andere Musik auch. Fiel mir auf. Also wirklich neue, die es früher nie gab. Sie wirkt fremd und hat lange nichts mit einem festen Soundtrack zu tun. Wirklich nicht. Fremd oder ungewohnt? Nee, fremd. Es passt einfach irgendwie nicht ganz. Okay. Finde ich. Mich stört's nicht so sehr, aber ich denke mal, die Japaner. Mir fiel sofort auf. Mensch, irgendwie, das ist doch irgendwie nicht die normale Musik. Das war irgendwie so ein Gedudel. Und ich dachte, vielleicht auch ungewohnt, ja. Aber irgendwie, bestes Soundtrack, Conan Studio Ghibli. Naja, die Frage ist ja auch, auf welchen Soundtrack sich das halt bezieht, weil in Japan gibt's ja den Soundtrack auch auf CD. Und daher könnten sich auch viele auf die alten Soundtracks beziehen, indem sie einfach die CD. Ja, und dann gar die Filme. Ja, genau. In Japan sind ja vor allem die Detective Conan-Filme sehr beliebt. Also viele schauen ja gar nicht die Serie an sich oder lesen den Manga, sondern gehen jedes Jahr in den Film, ohne irgendwas mit Detective Conan zu tun zu haben an sich. Und werden daher wahrscheinlich auch die Soundtracks kennen. Und die Film-Soundtracks, also da kann ja niemand was sagen. 1A plus ein Sternchen. Immer. Also, das immer. Ist perfekt. Ja, da kommen wir später auch noch dazu. Platz 1 war Neon Genesis Evangelion, auch ein Klassiker. Und Platz 2 auch ein Klassiker, Dragon Ball. Und hinter Detective Conan noch zum Beispiel Attack on Titan. Oder auch Das Schloss im Himmel, Mein Nachbar Totoro. Alle möglichen Ghibli-Filme. Tolle Ghibli-Filme. Kann man sich ja streiten, ob Detective Conan besser ist als, also der Soundtrack, als diese Klassiker. Sind ja alles Klassiker, die da drin sind, außer Attack on Titan vielleicht. Wird mein Klassiker. Gut, dann noch der Hinweis, dass in den USA ein neuer Band erschienen ist, Band 54. Der ist ab sofort im Handel, also ja, geht da ein bisschen voran bei denen, aber nicht wirklich. Und dann kommen wir auch schon zu Film 19 und 20, wo wir einige Informationen für euch haben. Der 19. Film ist ja jetzt in Japan angelaufen, am 18. April in den Kinos. Ja, da haben wir noch einige Informationen zu dem neuen Film. Unter anderem standen kurz davor schon die Synchronsprecher der 7 Samurai fest, die in dem Film eben auftauchen werden. Und es gab auch noch ein paar neue Trailer. Und das Ending wurde offiziell veröffentlicht und auch der Soundtrack zum Film, den ich übrigens sehr gut finde. Also wieder ein klasse Soundtrack. Klar, wie alle Film-Soundtracks, sehr empfehlenswert. Und nach dem Release konnte der Film dann auch gleich schon einen neuen Besucherrekord verzeichnen und die 1 Million Besucher hinter sich lassen, sozusagen. Ja, genial, ne? Noch vor Dragon Ball Z, wie auch immer der heißt, und vor Fast and Furious 7. Also, dass Animes besser ankommen als solche Hollywood-Blockbuster, ist mir ja fast klar gewesen. Aber das Conan so deutlich besser ankam, hätte ich nicht gedacht. Ja, sehr, sehr schön. Also, Detective Conan ist ja ein Schwergewicht in der Manga-Szene oder Anime-Szene. Anime vor allem, und, ja. Sehr, sehr schön. Also 1 Million Besucher, ich glaube, Kase würde träumen, wenn die innerhalb von einer Woche 1 Million DVDs und Blu-Rays verkaufen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist unglaublich, dass da die Filme, wie du schon sagst, so sehr gesehen werden. Klar, die Filme kann jeder anschauen. Man braucht eigentlich fast gar kein Vorwissen. Außerdem kriegt man am Anfang ja immer. Ja, eine Einführung immer. Und dass sie sich immer Rekorde um Rekorde und der Manga aber, wie du sagst, stagniert in Japan. Krass. Ja, es ist ja aber auch einfacher, sag ich mal, einen Film zu gucken, als den Band zu lesen. Weil beim Film hast du auch die bewegten Bilder und die Musik dazu und das ist einfach doch nochmal was anderes, als den Manga zu lesen. Ja, apropos Filme, es geht ja auch noch weiter mit einem nächsten Film im nächsten Jahr. Der erscheint dann im April 2016 in japanischen Kinos. Und da gibt es schon jetzt einige Informationen zu. Aoyama hatte ja bereits zu Neujahr einige Informationen gespoilert in dem Sinne, indem er etwas dazu gesagt hatte, dass unter anderem Gin und Bourbon auftreten werden. Und in dem Abspann von Film 19, der jetzt ja in Japan in den Kinos zu sehen ist, ich hab's gerade eben gehört, ist auch wieder eine kurze Vorschau auf Film 20 zu sehen. Wie immer, ja. Und da steht ein Glas Bourbon auf dem Bartisch. Und ja, man hört Gin sprechen zu Kir und Bourbon. Und ja, da geht's auf jeden Fall heiß her, ohne hier irgendwas spoilern zu wollen. Also der Film, der wird sich sehen lassen können. Ich bin da auch sehr gespannt. Ja. Das wird dann das dürfte der Hammer sein. Knallharter Organisationsfilm. Ich meine, wir warten ja noch auf den Scharfschützen aus der anderen Dimension. Der soll ja schon der Mega-Hit werden. Der kommt ja im Herbst. Ja, hab ich ein Gefühl. Und Film 20, wow. Also Film, genau wie bei Elf der Stürmer, den hätte man auslassen können. Und jetzt Gokan und Himawari brauche ich irgendwie auch nicht mehr. Wenn man Film 20 hört, dann will man Film 19 gar nicht haben, aber stimmt natürlich. Traurig, ne? Ja, hallo, ist doch der Hammer. Naja, wir kennen ihn ja noch nicht. Also. Ist aber eigentlich auch ganz logisch, weil die Organisation ist dann doch eher interessant als so ein paar Bilder. Und Kaito Kid. Und Kaito Kid, genau. Ja, vor allem. Außer mit den Fangirls. Film 20 ist ja auch. Ne? 20 ist eine Nummer. 20. Nach Film 5 und 13, jetzt Film 20 mit der Organisation. Oh ja, stimmt. Ja. 13, schon jahrelang her. Denkt man immer gar nicht, also ich nicht. Aber irgendwie sind wir schon bei 19 und 20 angekommen. Für mich ist so, ab 12 ist so neu, für mich. Ja, irgendwie ja. Ja. Ja. Traurig, aber wahr. Gut, das... Na, eher schön, so viele. Ja, ja. Ja, Kasi freut sich auch. Ja, ein Evergreen, wie Cecile immer sagt. Ja. Und recht hat. Nicht nur in Japan, auch in Deutschland, ja. Ja, zum Glück. Ja, na gut, wir wollen weitermachen mit dem Anime in Japan, aber da möchte ich dich nicht dabei haben, Kevin, es tut mir sehr leid. Oh. Was? Das ist mal eine Frechheit, ne? Ja, tut mir leid. Ja, ist okay. Dafür darfst du nächstes Mal wieder mit dabei sein. Ist das dann ein Anime-Teil in Japan? Ja, meinetwegen gerne, wenn du die Episoden schaust. Nee. Nee. Also gut, euch viel Spaß und allen anderen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Das war der spoilerfreie Teil, mehr oder weniger. Huhu! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss, Kevin. Gut, wie gesagt, dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan. Da haben wir wieder ein paar neue Episoden, die es zu besprechen gibt. Ihr kennt das ganze Prozedere. Und da beginnen wir mit der Episode 774, der verschwundene Schrei von Munch. Spricht man, glaube ich, so aus, ne? Ja. Ja, und da wird uns jetzt Olli was zu erzählen. Ja, bitteschön. Ja, die Episode ist ja diesmal die Vorgeschichte des in aktuell Japan laufenden 19. Filmes. Und ich war von dem Punkt her auch schon mal sehr gespannt, wie sie es denn dieses Mal umgesetzt haben. Bei den Filmen 18 und 17 fand ich es ja nicht so besonders toll. Und ja, aber dazu erzähle ich später mal mehr dazu. Ich erzähle jetzt erstmal, worum es überhaupt geht. Und zwar kommt in der Episode vor der gute Jirōchi Suzuki. Der hat sich nämlich drei Kunstwerke gekauft. Und zwar sind die alle von dem Künstler Munch, denke ich mal, dass der so heißt. Und zwar hat er die Bilder gemalt Schrei, Angst und Verzweiflung. Verzweiflung, ja, vielen Dank, das haben wir schon mal geschafft. Und ja, die drei gehören alle zu einem Set und ja, er hat die sich halt alle gekauft und möchte sie in seinem Museum ausstellen lassen und wir werden halt ich weiß gar nicht, wo die verpacken, ich sag mal, am Flughafen verpacken die doch, die. Flughafen. Ja. Gut, am Flughafen werden wir halt Zeuge, wie zwei der Bilder halt, die kommen da geliefert und dann werden die von so einem Sachverständigen überprüft, ob da während des Transport auch nichts kaputt gegangen ist und nachdem der sich dessen versichert hat, werden die Bilder wieder eingepackt und in einem Laster oder LKW dann zu dem Museum transportiert und es sind halt insgesamt drei Bilder, zwei Bilder werden in dem einen LKW transportiert und das dritte Bild, der Schrei von Munch, in einem anderen LKW und dann kommt allerdings später heraus, dass dieser LKW nicht in dem Museum ankommt und oder wenn er ankommt, dann ist das Bild nicht mehr da. Und das ist natürlich schrecklich, weil das ist ein Kunstwerk und es gehört zu dem dreiteiligen Set und ohne das dritte Bild ist ein dreiteiliges Set nichts wert und alles ganz schrecklich. Und ja, die Frage ist jetzt halt, ja, wie ist das überhaupt, wie konnte das überhaupt passieren? Weil das, die Laster wurden alle von, ja, von dem Personal, sag ich mal, von Jirōchi Suzuki halt begleitet und ja, jetzt beginnt halt, Conan und die Polizei, Megure und Takagi sind auch vor Ort, die ermitteln jetzt halt, wie es dazu kommen konnte. Ja, am Ende klärt sich das Ganze dann natürlich auch auf. Aber wie, das sage ich natürlich an dieser Stelle nicht. Das könnt ihr euch gerne selber angucken. Und ich muss ja dann sagen, dass mir diese Vorgeschichte der Episode des Films sehr gut gefallen hat, weil dieses Mal wird wirklich Bezug, sage ich mal, auf das Thema des Filmes genommen. Indem es halt, wir wissen ja um den Film, da geht es auch um ein Gemälde von Vincent van Gogh oder um mehrere sind es ja. Aber jedenfalls geht es auch diesmal hier in der Vorgeschichte um Bilder und das passt thematisch schon mal, was ja vorher bei den Bonus-Files oder Vorgeschichten wirklich nie der Fall war. Da kam am Ende immer nur, und was uns wirklich erwartete, seht ihr im Film, so nach dem Motto. Aber diesmal wirklich, Kunst ist der Mittelpunkt der Episode und die Tat, sag ich mal, an sich war auch doch ganz interessant. Also war jetzt nicht langweilig, diesem verschwundenen Bild auf die Spur zu kommen. Und von daher vergebe ich ruhig eine bessere Bewertung dieser Filler-Episode von 4 von 5. Munch. Munch, Bildern oder wie? Ja. Ja, ich muss dir da leider ein bisschen widersprechen. Also, ich fand die Episode zwar auch ganz nett an sich, auch mit den Bildern, dass es da schon ein bisschen um die um den Film ging und dass die Überleitung am Ende auch fließend war, hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut beim Schauen der Episode, dass auf einmal so wie aus dem Nichts praktisch so eine Verbindung herkam zum Film. Das hat mich tierisch gefreut. Aber davor, dass das Bild verschwunden ist, das war dann irgendwie wieder ein bisschen so, und man konnte noch nicht wirklich miträtseln und das war irgendwie alles so, wirkte auf mich ein bisschen gestellt, so als bräuchte man eine Vorgeschichte für diesen Film und als hätte man sich da keine größeren Gedanken zu gemacht, sondern einfach nur irgendwie was hingeklatscht, um Werbematerial für den Film zu haben, was es ja im Grunde auch ist. Denn die Episode lief ja am gleichen Tag im Fernsehen, an dem auch der Film in den Kinos startete, am Samstag. Ja, also, die Aufklärung am Ende war, ja, ganz okay. Also, ich tendiere hier so zwischen 2 bis 3 Punkten, aber weil ich den Fall jetzt nicht so schlecht fand und die Anbindung an den Film sehr gelungen war, vergebe ich hier mal 3 von 5 Schreien. Die 3 Bilder, die da gesammelt werden. Jo. Ja, war ja auch nicht so die Anlehnungen an das Bild. Das Bild müssen ja eigentlich alle kennen. Das ist ja ein recht bekanntes klar. Bild. Und den Schrei, den kennt jeder. Interessant fand ich dann, wie dann die Detective Boys das Bild nachgeahmt haben. Ja, das war sehr lustig. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Fall, die Episode 775 und 776, ein Anime-Original-Zweiteiler, der manipulierte große Detektiv, und wie könnte es anders sein, der große Detektiv ist natürlich Kokoro Mori. Der wird nämlich am Anfang in einem abgelegenen Raum festgehalten und bekommt von einer Bandstimme oder wie auch immer, so einer verstellten Stimme, die Anweisung, dass er bei der Verbrecherbande mitmachen soll oder bei einer Verbrecherbande, da sie sonst ran etwas antun würden. Und ja, das lässt sich Kokoro nicht zweimal sagen. Er wird dann Teil einer Verbrecherbande und die stürmen kurzerhand ein Spielcasino, was ich sehr, sehr komisch fand. Ja, ja, die wollen den Safe klauen, also den Inhalt davon. Ja, genau, so typische Verbrecherbande eben, also kein wirklicher Mord, sondern anderes Verbrechen, Diebstahl eben. Ja, und Mori soll den Safe knacken. Genau, weil er ja der Meisterdetektiv ist. Und ja, dann kommen ganz viele Polizisten noch mit da rein. Also Megure ist ja mit dabei, Sato, Takagi, Shiba und auch Conan natürlich mit dabei, der am Ende der ersten Folge den Verbrechern stark auf die Schliche kommen kann, die ihn dann aber ausfindig machen. So endet die erste Episode. Und wie es dann weitergeht und ob die Polizei dann noch irgendwelche Akzente gegen diese Verbrecherbande setzen kann. Übrigens haben die Verbrecher alle sehr mysteriöse Spitznamen. Also einer heißt Mr. Mund, Mr. Nase, ja. Mr. Augen und Miss Lippe. Und Kokoro eben als Mr. Schnurrbart. Schnurrbart, ja, ist das kurios. Und der Boss ist Mr. Kopf. Ja, genau. Also irgendwie abgefahren, so wird sich doch keine Verbrecherbande nennen. Aber das ist ja genau dieser Witz, den auch die Episode ausmacht. Auch als es dann zu einer Verfolgungsjagd in der ersten Episode kam, zwischen den Verbrechern und der Polizei, und die Polizei da so nach dem Need for Speed oder Mario Kart-Style außer Gefecht gesetzt wird. Also ich konnte mich kaum auf dem Stuhl halten. Das war abgedrehter Mist. Also, naja. Also handlungstechnisch ist es natürlich ganz okay, sage ich mal. Nette Idee, Kokoro zu einem Verbrecher zu machen. Auch wenn die Tarnung dann schon recht schnell auffliegt, also die Polizei weiß dann, dass Kokoro mit dabei ist. Hat für mich eigentlich alles, was ein Filler braucht, auch vor allem viel Witz, das ist ja immer wichtig bei Fillern. Demnach gehe ich jedoch auf 4 von 5 Schnurrbärten. Ja, wunderbar. Also grandioser Fall, unbedingt anschauen. Ja, da schließe ich mich glatt an, also das war jetzt mal wirklich keine normale Standard Conan-Krimi-Füllerfolge mit Wer ist der Mörder und wir ermitteln, sondern wirklich, sag ich mal, wie ein kleiner Film. Mori wird verdeckt eingeschleust in der Verbrecherbande und fliegt dann auf und wird aber von dem Boss der Organisation erpresst, dass ran was angetan wird und macht deshalb weiter mit und dann diese Verfolgungsjagd, also wirklich. Das ist einfach pure Unterhaltung, mehr nicht. Also schmeiß alles über Bord, was ihr bei Detective Conan wisst und genießt es einfach. Ja. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Episode zu sehen und die würde ich auch ohne Probleme empfehlen, trotz dass es ein Füller ist, da war Action mit bei, da war Witz mit bei, also unbedingt mal reinschauen und ja, deshalb eine Bewertung von 4 von 5 Körperteilen. Ja, Mund, Nase, Auge und Kopf oder wie? Ja, vielleicht kommen gut, noch dann kommen wir Leute zu dazu. C, Fingernagel. Ja. Na, wir machen weiter mit den nächsten Episoden, die dann im Mai zu sehen sind. Am 9. Mai kommt wieder eine Filler-Episode, Detective Boys vs. Detective Elderlies, also die jungen Detektive gegen die alten Detektive, das klingt schon mal sehr spannend. Dann am 16. Mai das Geheimnis der verschwundenen jungen Frau, sieht nach einem Entführungsfall aus. 23. Mai, willkommen im Weber-Club, auch wieder eine Filler-Episode. Ja, klingt nach Ran und Sonoko machen einen Ausflug in Weber-Club. Genau, die also auch hat irgendwas mit Töpfer-Club oder Teezeremonie, irgendwie, die machen ja sowas. Ja, also es hat irgendwas mit diesem Urihime, also mit dem Tanabata-Fest irgendwas zu tun, das hat man ja schon irgendwie mal gehört. Ich weiß aber auch nichts Genaueres zu, muss ich ehrlich gestehen. Ist das nicht das mit dem Baum, wo sie ihre Glückwunschzettelchen an den Baum heften? Ja, frag mich nicht. Das habe ich irgendwo schon mal gehört bei Detective Conan. Ich meine, dass das war, dass da jemand Wünsche sozusagen auf den, dass sie auf einen Zettel Wünsche schreiben, so wie, ich wünsche mir eine gute Note in der Arbeit zu schreiben oder so. Auch was ganz das Banales und das binden die halt an so einen Baum. Ah, okay. Ja, das ist irgendwie so ein, also es ist ein Fest, wo es dann einen Weber-Club gibt, offenbar, und da sind irgendwelche willkommen in dieser Episode. Wahrscheinlich, wie du sagtest, Ran und Sonoko, vielleicht ja sogar Sera mit dabei. Sieht für mich auch sehr stark danach aus. Also, ja. Das war auch die letzte Episode der Filler-Reihe, die wir jetzt hier hatten. Am 30. Mai geht es dann weiter mit der Episode 780. Bourbon vs. FBI, scharlachrotes Verhör, Teil 1. Und dann eine Woche später, am 6. Juni, der Teil 2. Sind die zwei Episoden stammen aus Band 84, also der Auftakt zu dem, zur scharlachroten Rückkehr. Und da dürfen sich alle Fans der Haupthandlung auf jeden Fall drauf freuen. Bourbon, FBI, es klingt schon sehr spannend. Ja, also da auch auf jeden Fall reinschauen. Gut, das war's dann ja auch mit dem hier Anime in Japan. Dann haben wir noch ein paar Informationen zum Manga in Japan. Wie gesagt, Gosho Aoyama liegt weiterhin im Krankenhaus. Da könnt ihr ihm gerne eine Postkarte schicken. Wir hatten das ja vorhin schon kurz behandelt. Dennoch gibt's ein paar Informationen, wann es denn weitergeht mit dem japanischen Manga und wie allgemein so der Stand da ist. Denn Aoyama äußert sich ja häufiger jetzt in letzter Zeit mal dazu. Ist ja auch eine gewisse Pflicht, die er da hat, uns auf dem Laufenden zu halten, wann es denn weitergeht und wie auch immer. Ja, wobei er sich natürlich auskurieren soll, also das mal nebenbei. Kapitel 921, das nächste, das kommt am 13. Mai, also in anderthalb Wochen ungefähr, wenn ihr den Podcast rechtzeitig hört. Und da geht es dann um die erste Begegnung von Shinichi Kodo und Ran Mori, wo sich die beiden das erste Mal getroffen hatten und wie auch immer. Der Fall wird höchstwahrscheinlich 4 Kapitel beinhalten. Und zwar wird es wahrscheinlich 2 Kapitel geben zur Shinichi-Sicht und 2 zur Ran-Sicht dieser Sache. Bin ich sehr gespannt und freue mich darauf, die nächsten Kapitel. Bin froh, dass es weitergeht, auch wenn Aoyama natürlich erstmal wieder richtig gesund werden soll. Das steht außer Frage. Aber ein Kapitel jetzt mal als Zeichen, dass es weitergeht, ist ja auch mal nicht verkehrt. Ich denke mal, es wird dann so ein, wieder so ein Vergangenheitsfall sein. Wohin werden sie sich das erste Mal begegnen? da als Kinder, die kennen sich ja schon, seit sie Kinder waren. Es wäre lustig, wenn sie sich das erste Mal am Sandkasten getroffen hätten. Ja, irgendwie, denke ich mal, wird es gewesen sein. Also die Mori, also Eri und Kogoro kannten ja Yusaku und Yukiko auch schon. Stimmt, stimmt, stimmt. Also irgendwie, ja, vielleicht irgendwie so tauchen die ja auch sein. Noch auf. Vielleicht kommt. Das wäre lustig. Irgendwie cool. Sowas, ja. Wir halten euch auf dem Laufenden. Nächster News-Podcast reinhören, dann wisst ihr Bescheid. Und noch bei Informationen zu Band 87, der ja noch gar nicht veröffentlicht wurde. Jetzt wurde ja gerade erst Band 86 veröffentlicht. Da wurde natürlich der dreimonatige Rhythmus nicht eingehalten in Japan. Aber es ist damit zu rechnen, dass der im Herbst erscheint. Ist auf jeden Fall so geplant. Ob das dann eingehalten werden kann, ist die andere Sache. Demnach müsste Aoyama eigentlich, wenn man das grob berechnet, im Juli ungefähr schon wieder zum regulären Rhythmus zurückkehren. Das heißt, jede Woche ein Kapitel. Weiß ich nicht, ob er das kann. Und oder ob sich dann Band 87 noch weiter verzögern wird. Also kann gut sein. Ja, soll. Meinetwegen soll er sich ruhig dann noch verzögern, bevor er sich Aoyama da wieder überarbeitet und dann wieder im Krankenhaus landet. Mit Burnout und allem zusammen. Nee, muss ja nicht sein. Ist aber noch nicht klar, was Aoyama hat, also wird wahrscheinlich auch keine weiteren Informationen dazu geben. Können alle spekulieren. Wir können ihn ja. Ist aber nicht unsere Aufgabe hier. Mal fragen. Ja, wir fragen ihn und er antwortet uns, genau. ja, das war's dann auch mit dem News-Podcast für diesen Monat. Wie gesagt, ihr könnt gerne nächsten Monat reinhören, da gibt's wieder spannende neue News. Ich verweise noch auf unsere Seiten, wo ihr uns findet. ConanWiki.org, unser Wiki mit allen Informationen über Detektiv Conan. ConanForum.org, der Raum zum Diskutieren über Detektiv Conan. ConanNews.org, die Seite, wo ihr alle aktuellen Informationen zu Detektiv Conan und auch diesen Conancast und alle anderen Conancasts findet. Dann haben wir noch eine Twitter-Seite, twitter.com/ConanNews, facebook.com/ConanNews, instagram.com/ConanNews, youtube.com/ConanNews. Habe ich was vergessen? Dann irgendwo als ConanNews mal suchen. Und auf iTunes sind wir zu finden als ConanCast. Da könnt ihr auch alle aktuellen ConanCasts hören und auch alle vergangenen. Dort gerne abonnieren und eine Rezension schreiben. Lesen wir immer gerne. Ja, das war's dann. Oder gibt's noch was zu sagen, Olli? Nee, außer noch einen schönen Mai und dann bis zum, viel Spaß beim Charakter-Contest, sag ich nur. Genau, stimmt, der Charakter-Contest, mit dem wir ja am Anfang begonnen hatten, diesen Podcast. Ja, gerne reinklicken, wir werden euch dann nächstes Mal berichten, wer gewonnen hat. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, macht's gut und im Forum, wie gesagt, auch fleißig den Charakter-Contest verfolgen. Und mitmachen. Und bleib sicher. Und tschüss. Und. Stopp. Und stopp, ja. Ja, würde ich sagen, ne?